Band 3, Kapitel 20 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn, Band 3, Kapitel 20. Nur hier in Daphne, nicht in Antiochia, sollte der junge Augustus Erfreuliches erleben in den 9 Monaten seines Aufenthalts an dem Orontes. Vielmehr ward diese Zeit die bitterste seiner kurzen Herrschaft. Aus mannigfaltigen Gründen ward sein Verhältnis zu den Antiochenern gleich von Anfang an ein ungünstiges, ja zuletzt ein höchst feindliches, aus Gründen, die sich scheinbar, aber auch eben nur scheinbar, widersprachen. Antiochia war damals zugleich eine der eifrigst christlichen und eine der allerliederlichsten Städte des Reiches, etwa wie Rom im Zeitalter der Borgia oder Paris im 17. Jahrhundert, hat man doch Antiochia geradezu das antike Paris genannt. Der Widerspruch erklärt sich einfach aus dem höchst äußerlichen des dort geübten Christentums. So verstieß Julian zugleich gegen die beiden herrschenden Eigenartigkeiten des Bigotten und vergnügungstollen, lustüppigen und glaubenseifrigen Völkleins. Er spürte alsbald den scharfen Gegensatz der Leutchen zu seiner Art heraus. Er wusste ihn nicht genau zu zergliedern, aber Jovian erinnerte ihn, wie vor kurzem ein würdiger Römer alten Schlags aus Tibur bei Rom sein Amt als Präfekt hier niedergelegt habe, wegen Unbegreiflichkeit seiner Amtspflichtigen. Seit der Imperator zu Byzanz sich offen zu dem Götterglauben bekannt, die heidnischen Tempel wieder geöffnet, gar manche den Christen ungünstige Maßregel getroffen hatte, die dann in der Ausführung gegen seinen Willen von heidnischen Eiferern, zumal eben Priestern, freventlich missbraucht wurden, war er selbstverständlich und mit Recht verdächtig, ja verhasst geworden, den frommgläubigen Christen, aber auch der schon damals viel größeren Zahl von Scheinchristen, das heißt den vielen, die aus irgendeinem Grund äußerer Vorteile seit 30 Jahren in die Kirche eingetreten waren. Von dem weitaus größten Teile der Antiochener ward daher schon der Ankömmling mit Misstrauen, Furcht und Hass empfangen. Es gab hier nur ziemlich wenige Heiden. Auch jenes Adonisfest war unter Konstantius in ein Erntefest umgewandelt worden, wobei man dann freilich sehr unpassend die einmal überlieferten Trauerchöre beibehalten hatte. Und als nun gerade in den ersten Wochen seines Aufenthalts immer zahlreiche aus allen Provinzen des Reiches berechtigte und unberechtigte Klagen über die Verfolgung der Christen einliefen, da machten die Antiochener den Augustus ohne weiteres, ohne Unterscheidung des Begründeten von dem Erfundenen oder doch arg Übertriebenen, ohne Trennung des von ihm Gewollten und des gegen seinen Willen Gefrevelten, verantwortlich in leidenschaftlicher Hitze, mit einer Geschwätzigkeit und Erfindungsgabe des Hasses, aber auch mit einem geistreichen Witz und einer Freude an treffendem Spott, die man ja auch an den Parisern mit ebenso viel Recht tadelt wie lobt. Andererseits aber fühlten sich diese frommen Eiferer in ihrem hier seit Jahrhunderten herrschenden üppigen, ungezügelten Genussleben auf das Empfindlichste verletzt durch diesen Jüngling von 31 Jahren, der den Philosophen spielte, den Asketen wie nur irgendein christlicher Mönch, der, obwohl unverheiratet, sie gar nicht sah, die verführerischsten Weiber der wegen ihrer Frauenschöne gepriesenen Stadt, kamen sie ihm auch noch so empfänglich, ja zuvorkommend entgegen, woran sie es wahrscheinlich nicht fehlen ließen. Er ließ die schönste Hetäre der Stadt, die üppige Laura, die sich in sein Schlafzimmer geschlichen hatte, in ein fernes Nonnenkloster sperren, denn sie war Christin und eine eifrige, häufigen Ablasses bedürftige Kirchenbesucherin und verbot ihr bei Todesstrafe, Antiochia jemals wieder zu betreten. Da ward der Hass ihrer Freunde, und sie hatte deren nicht wenige, groß gegen diesen Fühllosen, diesen Heuchler, der wahrscheinlich der beneidenswerten Versuchung nur deshalb widerstanden hatte, weil er, durch frühere Ausschweifungen erschöpft, ein Kreis geworden vor der Zeit. So legten sich die Frommen in einleuchtender Begründung jenes auffallende Benehmen zurecht. Sein ganzes Auftreten, seine Lebensweise schien ein fortwährender, stiller Vorwurf zu sein gegen das leichtlebige, genussfrohe Völklein, das Aphroditen und Bacchus, wenn nicht mehr öffentlich in den Tempeln, nicht minder eifrig in den verschwiegenen Häusern diente. Aber es blieb bei dem stummen Gegensatz nicht stehen. Julian erließ, angeekelt durch die Sittenlosigkeit Antiochias, eine Reihe strenger Verordnungen, die sich zum Teil ausdrücklich gegen die Bewohner der Lasterstadt der Galiläer wandten. Diese Bezeichnung machte Julian unsägliches Vergnügen. Er rieb sich lächelnd die Hände, als er sie dem vertrauten Schreiber vorgesagt hatte. Das war Jovian, der ihn vergebens bat, den Ausdruck zu tilgen. »Es wird groß Ärgernis erregen«, mahnte er. »Ei, was! Sie ärgern mich unaufhörlich, Tag und Nacht. Es freut mich, Sie auch einmal ein wenig zu ärgern, die gottseligen Dirnenbeschützer. Nun, du ärgerst sie ja auch weidlich«, meinte Serapio hinzutretend. »Sie ärgern sich und sie spotten über die unaufhörlichen Opfer, die du den Göttern, schon um der Opferzeichen willen, darbringst. Sie meinen, kehrst du siegreich aus Persien zurück, wird nach deinen Dankopfern im ganzen Reich ein ungeheurer Viehmangel ausbrechen.« Julian lachte. »Nicht übel, ich möchte ihnen antworten, ich opfere in den Tempeln Tiere, ihr opfert Menschen in den Klöstern.« Jedoch auch zu des Herrschers empfindlichen Ohren selbst drangen die wenig ehrerbietigen Bemerkungen der zungenfrechen Menge. Einmal schritt er in feierlichem Aufzug in der Tracht des Pontifex Maximus aus dem Palladium nach dem von ihm wieder eröffneten Tempel des Ares. Der Zug wurde aufgehalten durch einen der voranfahrenden Wagen, der allzu schwer beladen mit Opfergaben in der Straße niederbrach und nicht sofort beseitigt werden konnte. Da liefen die Antiochener, geärgert durch den Opferdienst, in hellen Haufen zusammen, stauten sich zu beiden Seiten der Priester, die allein, ohne die treuen Leibwächter, den Augustus begleiteten, und ließen nun ihre Bemerkungen so laut werden, dass er sie hören musste. So kurz das Männlein selbst, so lang sind seine gespreizten Schritte. Schau nur, wie's daherstellst, wie ein Reiher. Nein, dem Zwerg Zerkops gleich, der Ottos und Ephialtes die Giganten spielt. Hei, der lange Bart des Kynikers gleicht einem Walde. Ich glaube, dieser Wald ist auch nicht unbewohnt. Wieso? Wer wohnt darin? Kleine Tierlein. Er ist nur deshalb so wenig, weil er stets fürchten muss, auf seinen Bart zu beißen. Deshalb küsst er auch kein Weib, sein Mund dränge ja nicht durch den Bart. Ja, die struppige Mähne ist das Einzige, was er mit dem Löwen gemein hat. Freilich, er geht nicht in die Arena, weil die Zottelbestien dort ihn für ihresgleichen halten würden. Sein Haupthaar ist verwildert wie Dorngestrüpp. Seine Nägel abzuschneiden hat der Philosoph keine Zeit. Und seine Finger sind gefleckt wie einer Schlange Haut, von nie wieder abgewaschener Tinte, ehrwürdig vor Alter. Er affektiert. Er spielt Komödie, aber schlechte. Er lügt den Helden wie den Philosophen. Den Helden? Das Männlein da? Der Zwerg? Ich bin gewiss, er hat nie einen Germanen im Kampf gesehen. Der eitle Prahler, der Schmalbrüstling, die Spitznase, der Gottlose, der Gottesleugner. Ganz rot vor Zorn war das sonst so bleiche Gesicht Julians geworden, unter dem sich von rechts und links kreuzenden Gewirr solcher Redepfeile. Als endlich eine Schar der Cornuti erschien und ihrem Herrn freie Bahn brach. Aber er vergaß es ihnen nicht, den Kecken. Ende von Band 3, Kapitel 20.